We must thank our dealers. Egal was du suchst, der macht alles klar. Klingel einmal, alles sofort da. Das ist mein Dealer. Viva la Vila. Er wird nie gefasst von der Polizei. Untersuchungshaft, doch ein Widerfall. Das ist mein Dealer. Viva la Vila. Egal ob Uhren aus der Türkei, Mushrooms direkt aus Hawaii, limitierte Schuhe von Nike. Du sagst, was du suchst und dann nennst deinen Preis. Denn es geht immer nur um Geld und Pflaster. Das MacBook fällt vom Laster. Was ich im Darknet bestelle, ist lieber Nachter. Kein Plan, warum der Typ noch nie im Knast war. Er bunkert die Scheine, doch er zahlt nichts ein. Steuerfrei am Start zu Hawaii. Und wenn du ihn bestellst, dann endest du als Leiche im Gartenteil. Und wenn du etwas suchst, was sonst keiner hat, dann gibt es so ein Dealer auch an deiner Stadt. Egal was du suchst, dann ist alles klar. Klingel einmal an, er ist sofort da. Das ist mein Dealer. Viva la Vila. Er ist nie gesagt von der Polizei. Untersuchungshaft, doch ein Widerfall. Das ist mein Dealer. Viva la Vila. Ich hab alles, sag ich gar nicht, Kilo oder Gramm. Mein 10 Euro Samsung ist 24 Stunden ab. Ich bring alles, was du brauchst, alles, was du liebst. Alles, was du rauchst, alles, was du siehst. Egal ob Kopf oder Wicked. Meine Ware, die ist frisch. Ja, ich sag dafür, dass du mich vermisst. Du bist meine Idee, aber dann haben sie mich erwischt. Denn auch ich mache mir nichts draus. Ich weiß, dass du mich brauchst. Ich komm bald wieder raus. Und mach dich wieder drauf. Egal was du suchst, dann ist alles klar. Klingel einmal an, er ist sofort da. Das ist mein Dealer. Viva la Vila. Er ist nie gefasst von der Polizei. Untersuchungshaft, doch ein Widerfall. Das ist mein Dealer. Viva la Vila. Viva la Vila. Viva la Vila la Vila. Viva la Vila la Vila. Viva la Vila la Vila. Viva la Vila la Vila. Jeder erkennt sie am Beamer, mein Dealer. Kommt in Zentnis an Mikra wie FIFA. Er spielt ne ganz andere Liga. Ist nicht kriminell, sondern ein Kriminalisierter. Und er ist immer auf der Flucht vor dem Kopf. Doch er braucht halt das Geld. Diese Doppelmoral, die Bullen ziehen uns Gras ab und rauchen es selbst. Doch er verkauft nur ein bisschen Stoff und Gas und macht ein paar Tawis. Dabei ist der größte Waffendealer dieser Stadt. Macht Milliarden mit Panzern für die Saudis. Und mir egal, was du von meinem Dealer hältst. Für mich ist und bleibt der Typ mein Lieferheld. Egal was du suchst, der macht alles klar. Klingel einmal an, er ist sofort da. Das ist mein Dealer.